ersten Gotteswort kam zu Jeremia. Das war im 10. Jahr von König Zedekia von Juda. Es war auch das 18. Jahr von Nebukadnezar. Zweiter, das Herr des Königs von Babel belagerte Jerusalem. Der Prophet Jeremia war im Gefängnis. Er war im Hof des Königspalastes von Juda. Dritter, König Zedekia von Juda hatte Jeremia ins Gefängnis gebracht. Er fragte Jeremia, warum sagst du, so spricht Gott, ich werde diese Stadt dem König von Babel geben. Er wird sie einnehmen. Vierter, König Zedekia von Juda wird den Chaldern nicht entkommen. Er wird dem König von Babel übergeben. Zedekia wird mit ihm sprechen und ihn sehen. Fünfter, der König von Babel wird Zedekia nach Babel bringen. Dort wird Zedekia bleiben, bis ich mich um ihn kümmere. Das sagt Gott. Wenn ihr gegen die Chaldäer kämpft, werdet ihr nicht gewinnen. Sechster, Jeremia sagte, Gottes Wort kam zu mir. Es war so, siebter, dein Cousin Hanamel, der Sohn von Salom, wird bald zu dir kommen. Er wird sagen, kaufe mein Feld in Anatot. Du hast das Recht, es zu kaufen. Achter, mein Cousin Hanamel kam zu mir in den Wachthof. Gott hatte es gesagt. Er sagte zu mir, kaufe mein Feld in Anatot. Es ist im Land Benjamin. Du hast das Recht, es zu erben und zu kaufen. Kaufe es. Ich wusste, das war Gottes Wort. Neunter, ich kaufte das Feld von meinem Cousin Hanamel. Ich wog das Geld ab, 7 Goldsekel und 10 Silbersekel. Zehnter, ich schrieb den Kaufvertrag auf ein Blatt. Ich siegelte ihn und nahm Zeugen dazu. Ich wog das Geld mit einer Waage ab. Elfter, dann nahm ich den versiegelten Kaufvertrag. Zwölfter, ich gab den Kaufvertrag Baruch. Er war der Sohn von Neria und Enkel von Mahaseja. Mein Cousin Hanamel war dabei. Die Zeugen, die den Vertrag unterschrieben hatten, waren auch dabei. Alle Judäer im Wachthof sahen es. 13. Vor ihnen sagte ich zu Baruch, 14. So spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, nimm diese Verträge. Das ist der versiegelte Kaufvertrag und der offene Kaufvertrag. Lege sie in ein Tongefäß. So bleiben sie lange erhalten. 15. Denn so spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, eines Tages werden die Menschen in diesem Land wieder Häuser, Felder und Weinberge kaufen. 16. Nachdem ich Baruch, dem Sohn von Neria, den Kaufvertrag gegeben hatte, betete ich zu Gott. Ich sagte, 17. Ach, Herr Gott! Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Du hast große Macht und Kraft. Für dich ist nichts unmöglich. 18. Du bist gut zu vielen Menschen. Du bestrafst Kinder für die Sünden ihrer Väter. Du bist ein großer, starker Gott. Dein Name ist Gott, der Herr der Heere. 19. Du bist weise und tust große Dinge. Du siehst alles, was die Menschen tun. Du gibst jedem, was er verdient. Das hängt von seinen Taten ab. 20. Du hast Wunder in Ägypten getan. Du tust sie bis heute. Du tust sie für Israel und für alle Menschen. So ist dein Name heute bekannt. 21. Du hast dein Volk Israel aus Ägypten geführt. Du hast Wunder getan. Du hast es mit großer Macht und Kraft getan. Die Menschen hatten große Angst. 22. Du gabst ihnen dieses Land. Du hattest ihren Vätern versprochen, ihnen dieses Land zu geben. Es ist ein Land mit viel Milch und Honig. 23. Sie kamen in das Land und nahmen es ein. Aber sie gehorchten deinen Befehlen nicht. Sie lebten nicht nach deinem Gesetz. Sie taten nichts, was du ihnen sagtest. Darum hast du ihnen all dieses Unglück geschickt. 24. Die Angreifer haben schon Wälle gebaut, um die Stadt zu erobern. Die Chaldäer belagern die Stadt. Sie wird ihnen übergeben werden. Das passiert durch Schwert, Hunger und Krankheit. Was du gesagt hast, ist passiert. Du siehst es. 25. Aber du, Herr Gott, sagtest zu mir, kaufe das Feld für Geld und nimm Zeugen dazu. Aber die Stadt wird den Chaldäern übergeben. 26. Dann kam Gottes Wort zu Jeremia. Es war so, 27. Ich bin Gott, der Herr. Ich bin der Gott aller Menschen. Ist für mich etwas unmöglich? 28. Darum sagt Gott, ich werde diese Stadt den Chaldäern geben. Ich gebe sie Nebukadnezar, dem König von Babel. Er wird sie einnehmen. 29. Die Chaldäer belagern die Stadt. Sie werden hineingehen und sie anzünden. Sie werden sie verbrennen. Auch die Häuser, wo sie Baal und anderen Göttern geopfert haben. Sie haben das getan, um mich wütend zu machen. 30. Die Israeliten und Judäer taten von Jugend an nur Dinge, die mir nicht gefielen. Sie machten mich immer wieder wütend mit ihren Götzen. Das sagt Gott. 31. Diese Stadt hat mich wütend gemacht. Das war so, seit sie gebaut wurde, bis heute. Darum muss ich sie wegwerfen. 32. Das war wegen der Bosheit der Israeliten und Judäer. Sie haben mich wütend gemacht. Ihre Könige, Führer, Priester, Propheten, die Männer von Juda und die Bewohner Jerusalems. 33. Sie haben sich von mir abgewandt. Ich habe sie immer wieder gelehrt. Aber sie hörten nicht zu. Sie wollten nicht lernen. 34. Sie stellten ihre Götzen in meinen Tempel. Der Tempel trägt meinen Namen. So haben sie ihn unrein gemacht. 35. Sie bauten Opferstätten für Baal im Tal Ben-Hinnom. Dort verbrannten sie ihre Söhne und Töchter für Molech. Das habe ich ihnen nicht befohlen. Ich habe nie daran gedacht, dass sie so etwas Schlimmes tun würden. Sie haben Juda zur Sünde verführt. 36. Darum sagt Gott, der Gott Israels, über diese Stadt, ihr sagt, die Stadt wird dem König von Babel übergeben. Das passiert durch Schwert, Hunger und Krankheit. 37. Ich werde sie aus allen Ländern sammeln. Ich habe sie dorthin geschickt, weil ich wütend war. Ich bringe sie an diesen Ort zurück. Dort werden sie sicher leben. 38. Dann werden sie mein Volk sein. Und ich werde ihr Gott sein. 39. Ich gebe ihnen ein Herz und einen Weg. So werden sie mich immer ehren. Das ist gut für sie und ihre Kinder. 40. Ich werde ein ewiges Versprechen mit ihnen machen. Ich werde ihnen immer Gutes tun. Ich werde mich nie von ihnen abwenden. Ich werde ihnen Ehrfurcht vor mir geben. Dann werden sie mich nicht verlassen. 41. Ich werde mich freuen, ihnen Gutes zu tun. Ich werde sie treu in dieses Land pflanzen. Das tue ich von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. 42. Denn so spricht Gott, ich habe diesem Volk viel Unglück gebracht. So werde ich ihnen auch all das Gute bringen, das ich verspreche. 43. Die Menschen werden wieder Felder in diesem Land kaufen. Ihr sagt, es ist eine Wüste, ohne Menschen und Tiere. Es ist den Chaldäern übergeben. 44. Mann wird Felder für Geld kaufen. Man wird Kaufverträge schreiben, siegeln und Zeugen nehmen. Das wird im Land Benjamin sein, um Jerusalem herum, in den Städten Judas. Auch in den Städten im Gebirge, in der Ebene und im Süden. Denn ich werde ihre Gefangenen zurückbringen. Das sagt Gott.